ja bewegen. Bislang gab es bei Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Manchmal geht es in diesen Sendungen ja um Wiederentdeckungen, bestimmte Bands, Sänger, die heutzutage mehr oder weniger unbekannt sind. Oder wir behandeln mal ganz ausführlich Musik aus einem Land, einer Stadt oder kümmern uns um Spielarten, musikalische Stile. Alles Mögliche an Spezialthemen läuft seit Jahren hier auf diesem Sendeplatz. Heute ist das mal ein bisschen anders, denn in den 2 Stunden bis 3 Uhr geht es um schlicht nichts anderes als um die weltweit erfolgreichste Band in den 70er Jahren, Led Zeppelin. Mit diesem Stück begann das erste Led Zeppelin-Album Good Times, Bad Times, aufgenommen im Oktober 1968, erschien Anfang 69 auf ihrem Debütalbum, es hieß einfach Led Zeppelin. Bis Ende 1980 gab es die Band immer in derselben Besetzung, Robert Plant, der Sänger, geboren am 20. August 1948, als Bassist und Keyboarder John Paul Jones, geboren als John Baldwin am 3. Januar 1946, Schlagzeuger war John Bonham, 31. Mai 1949 und als sie wichtigster Mann, musikalischer Kopf, er schrieb auch fast alle ihre Stücke, der Gitarrist Jimmy Page, geboren am 9. Januar 1944. Schon vor Led Zeppelin war er ein bekannter Mann der englischen Szene, spielte als Session-Gitarrist unter anderem für die Who, Kings, Pretty Things, für Donovan, spielte Gitarre auf Tom Jones, It's Not Unusual und war ab Mitte 1966 Mitglied der Yardbirds. Das war die Band mit den 3 bekannten Gitarristen hintereinander. Zuerst Eric Clapton, dann Jeff Beck und schließlich Jimmy Page. Mitte 1968 war es mit den Yardbirds endgültig zu Ende. 2 Leute stiegen aus, um später Renaissance zu gründen. Und Jimmy Page stellte eine neue Band zusammen für eine vertraglich vereinbarte Skandinavien-Tour als New Yardbirds. Diese Konzerte fanden statt im September 68. Ich sagte es, einen Monat später wurde schon das erste Album, nun als Led Zeppelin aufgenommen, in knapp 20 Stunden. das Ganze. Nee, 30, ein bisschen mehr waren es schon, aber ist sehr wenig. In 30 Stunden ein ganzes Album. Und von der Zeit ging es los, nur noch bergauf. Bis hin zum lange Zeit am meisten gespielten Rockstück im Radio überhaupt. Und daran kommen wir in einer 2-Stunden-Sendung über Led Zeppelin einfach nicht vorbei. Denn 8 Minuten davon gehören diesem hier. Really makes me wonder. guess you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Das Led Zeppelin-Stück schlechthin, Stairway to Heaven, vom vierten Album der Band, erschien im November 1971. Schon alleine an den Jahreszahlen sieht man, welch ein Arbeitstempo die vier Musiker an den Tag legten, immer angetrieben von ihrem geschäftstüchtigen Manager Peter Grant. Von Anfang 69 bis Ende 71 vier Alben, dazu ständig auf Tour, praktisch 2,5 Jahre am Stück, USA, England, überall. Neben dem hohen Output an Alben begründeten auch diese vielen Konzerte den anhaltenden Ruhm bis hin zum Knapworth Festival 1979, ihrem letzten Auftritt in England. 260.000 Karten wurden in 2 Tagen verkauft. Der erste Auftritt als Led Zeppelin war für 150 Pfund am 15. Oktober 1968 an der Surrey University. Der Name Led Zeppelin soll übrigens vom damaligen Schlagzeuger der Who, Keith Moon, inspiriert worden sein. Er profitierte den New Yardbirds, wie sie ja kurz vorher noch hießen, einen baldigen Flop wie ein Bleiballon. Und aus Blei, englisch Led, geschrieben L-E-A-D, wurde denn, um Aussprache, Ungenauigkeiten oder Verwirrungen von vornherein auszuschließen, L-E-D, also Led, und aus Balloon, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Yeah.

Now listen. Don't you remember, mama, when I knocked upon you? In diesem Jahr sind neue Live-Aufnahmen von Led Zeppelin auf den Markt gekommen. Auf der Dreier-CD How the West Was Won, gemeint ist dabei der Westen der Vereinigten Staaten, denn es handelt sich um zwei Konzertmitschnitte am 25. und 27. Juni 1972 in Los Angeles und Long Beach, Kalifornien. Im Laufe dieser Sendung spiele ich insgesamt drei Ausschnitte dieser neuen, alten Live-Aufnahmen. Eben daraus Since I've Been Loving You, ursprünglich auf dem dritten Led Zeppelin-Album. Und auch das nächste Lied stammt aus Led Zeppelin 3, diesmal in der Original-Studio-Version Friends. Und an beiden Stücken erkennt man gut die verschiedenen musikalischen Strömungen, die bei Led Zeppelin mehr oder weniger immer präsent waren. Eben bei Since I've Been Loving You war es der Blues, bei Friends gleich ist es Folk. Überhaupt ist das dritte Album insgesamt ländlicher, folkiger, akustischer als die beiden Vorgängeralben. Also Led Zeppelin nur als, wie man manchmal lesen kann, ultimative Heavy-Metal-Kombo zu bezeichnen, wäre viel zu eng gefasst. Thank you. say to you tomorrow. Take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be. See a spin, sail away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow. We really shouldn't go, it only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see a spin, sail away, leave the day away. In dieser ersten Stunde geht es hauptsächlich um die Anfangsjahre von Led Zeppelin, Ausschnitte aus den frühen Alben, wie eben What Is and What Should Never Be aus Led Zeppelin 2, auch noch 1969 erschienen, wie ja auch das Debüt, und daraus hier das längste Stück, also aus dem Debütalbum. Led Zeppelin waren ja definitiv eine Albumband, das heißt mögliche Single-kompatiblen Längen oder sonst wie normale Laufzeiten spielten überhaupt keine Rolle, aber das lag auch in der Luft damals. Pink Floyd, Yes, Iron Butterfly, Jimi Hendrix, viele andere, die Langspielplatte war jetzt viel mehr als eine Aneinanderreihung kürzerer Stücke. Und wenn es 8,5 Minuten sein mussten, dann wurden es eben 8,5 Minuten. How many more times? Children of my own. Lang und episch gegen kurz und knackig. How Many More Times, das letzte Stück aus Led Zeppelin 1 gegen Immigrant Song. Damit begann das dritte Album. Drive our ships to new land. Bei den beiden Konzerten im Sommer 1972 in Kalifornien spielten Led Zeppelin auch Stücke, die erst ein Jahr später auf ihrem nächsten Album erschienen. Wie hier Dancing Days, auch mit enthalten in der neuen Dreier-CD How the West Was Won. Bislang unveröffentlichte Live-Aufnahmen. Und es geht noch bis 3 Uhr weiter mit unserem Led Zeppelin Soundcheck. Bis zu den Nachrichten jetzt noch etwas aus dem vierten Album, aufgenommen hier in einem Treppenhaus eines viktorianischen Hauses. Es hieß Hadley Grange in Hampshire. Nur ein Stereomikro hing von oben herunter und das nahm das gesamte Schlagzeug John Bonhams auf. Oft gesampelt später, aber hier integraler Bestandteil von When the Levee Breaks.